Das war ein längerer Ausflug in psychedelische Gefilde. Für den einen oder die andere vielleicht mit überraschenden Begegnungen. Los ging es tatsächlich mit einem Lied von Udo Lindenberg, und zwar zum Thema Genmanipulation etc. Biochemon heißt es, zu finden auf Lindenbergs Solo-LP Nummer 2, Daumen im Wind. Im instrumentalen Mittelteil streicht Gitarrist Thomas Kretschmer mit einem Metallgegenstand über die Saiten, ein Klang, der mit Echoeffekten einen außerirdisch schwebenden Charakter bekommt. Als Pioniere dieser Spieltechnik gelten Syd Barrett von Pink Floyd und David Allen von Gong. Nach Udo Lindenberg gab es einen Ausschnitt aus der zweiten LP von Cluster. Sie erschien auch im Jahr 1972. Fürs erste und für das unsanfte Aufschrecken aus den leicht düsteren Trance-Klängen sorgten gerade eine Band mit einer Zahlenkombination als Namen. 35077. Ich wiederhole, 35077. Als Kontaktadresse ist ein Ort in Holland angegeben. Die Platte stammt vom Ende der 90er Jahre und erschien bei dem Label Stigman Records. Auf dem Cover ist ein Testfahrer neben einem raketenähnlichen Hochgeschwindigkeitsrennwagen zu sehen. Mehr weiß ich über die Band leider nicht zu sagen, außer dass dieses Stück Zero 21 heißt. Die erste Soundcheck-Stunde mit psychedelischen Klängen geht so langsam zu Ende. Hier ist noch ein Act aus der Jetztzeit. Ptah heißt er, geschrieben P-T-A-H. Die Platte wirbt mit folgendem Spruch auf einem Sticker für sich. Stell dir einen Herbie Hancock Soundtrack aus den frühen 70er Jahren vor, im Remix von DJ Crust und Jason Nova. Zitat Ende. Compressed Light heißt dieses Album, es erschien in diesem Jahr, Ptah wird der Act genannt, und dahinter steckt ein Musiker mit Namen Chris Bran. Diese Nummer heißt No One, No How, Never.